Herzlich willkommen zu einem neuen Torfhofer Podcast. Dieses Mal im Angebot Der Leuchtturm von Robert Eggers. Und damit willkommen zur letzten Ausgabe 2019. Ja, damit sage ich natürlich automatisch schon, dass ihr in diesem Jahr nicht mehr eine Kritik zu Star Wars, The Rise of Skywalker hören werdet. Nicht von meiner Seite. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich einer von drei Podcasts weltweit, die sich mit Filmen beschäftigen und nicht sofort eine Kritik zu Star Wars raushauen. Aber das ist auch ein ganz anderes Thema. Ich bin einfach ein bisschen übersättigt mit Star Wars und hab's deswegen einfach nicht so eilig. Zudem nehme ich einfach sehr gerne mit anderen Leuten auf und die Person, die gerne mit mir über Star Wars reden möchte, hat einfach auch nicht jetzt schon Zeit. Und mir passt das eh ganz gut in den Kram, denn ich beende dieses Jahr tatsächlich auch sehr gerne mit einem Film, der mir sehr gut gefallen hat. Es lässt einfach ein gutes Gefühl, das hinterlässt es halt einfach, dass man das Jahr so beendet hat. Und ja, in dem Fall geht es also um Den Leuchtturm von Robert Eggers. Worum geht's? Der ganze Film spielt 1890. Es geht um zwei Leuchtturmwärter, die ihren Dienst antreten. Und ja, es geht um 4 Wochen. In diesem Zeitraum sollen sie auf einer abgelegenen Insel diesen Leuchtturm in Schuss halten und in Betrieb halten. Und darum geht es im Grunde. Und auf dieser Insel findet sich nichts, außer diese beiden Männer, eine Schar von Möwen und eben das besagte Licht des Leuchtturms. Und ja, das ist es eigentlich soweit, was den Inhalt angeht. Das ist an sich ein Film, den ich sehr, sehr lange schon erwarte, denn ich mochte den vorherigen Film von dem Regisseur sehr gerne. Und zwar hat der gute Robert Eggers vorher den Film The Witch gemacht. Ich habe den relativ sicher auch, glaube ich, in einem der Best-of-Podcasts der letzten Jahre erwähnt. Ich glaube, es war 2017, wenn ich mich nicht ganz irre. Und das war auch ein Horrorfilm, ein Folk-Horrorfilm, wie man so sagt. Also der hat, glaube ich, ich weiß nicht, wann der gespielt hat, 1400 irgendwas wahrscheinlich. Und ja, der war eben auch sehr speziell und sehr atmosphärisch. Und der lief auch Gott sei Dank hier bei uns in den Kinos. Und ja, den mochte ich sehr, sehr gern. Und dementsprechend war ich hyped für Der Leuchtturm. Aber leider, zu meinem Pech, leider nicht zu meinem Glück, lief dieser Film Der Leuchtturm nicht bei uns in der Gegend. Und deswegen habe ich das erste Mal extra für diesen Podcast, natürlich auch für mich selbst und mein Filmvergnügen, habe ich extra eine Reise von über 100 Kilometern auf mich genommen, um diesen Film sehen zu können in einer anderen Stadt, wo er Gott sei Dank gespielt wurde. Ich war froh, dass ich nicht ganz so weit musste, nicht gleich bis München oder so. Das wäre tatsächlich relativ unangenehm gewesen. Aber ich hätte es tatsächlich trotzdem auch gemacht, denn ich wollte diesen Film wirklich gerne sehen. Ich hatte viel Gutes davon gehört, eher in Richtung, ja, ist ein stranger Film, ist nicht für jeden was. Und das sind natürlich immer gleich so Formulierungen, die sprechen mich in der Regel auch an. Und ich kann jetzt schon mal sagen, dass der Film wirklich gut war. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Aber ich kann auch ganz klar sagen, der ist nicht für jeden was. Was aber spricht für den Film dann eigentlich? In allererster Linie erst einmal die Schauspieler. Es sind nämlich in diesem Fall nur zwei. Es sind die beiden Leuchtturmwärter. Und die beiden werden gespielt von Robert Pattinson und Willem Dafoe. Ja, Robert Pattinson schon wieder das zweite Mal in diesem Jahr in einem meiner Podcasts. Das zweite Mal in einem strangen, experimentellen Film. In beiden Fällen hat das Ganze etwas Horrorartiges, aber in beiden Fällen ist es kein klassischer Horrorfilm. Also auch High Life war ja kein Horrorfilm in dem Sinne. Aber definitiv hatte er verstörende Elemente. Und das hat auch Der Leuchtturm zu Genüge. Und ja, ich finde sowas ja immer ganz, ganz interessant. Ich finde es toll, wenn ein Film mich nicht kalt lässt, wenn ein Film mich nachdenken lässt und ich da irgendwie ein bisschen herausgefordert werde. Das heißt nicht, dass ich Sachen mag, die automatisch besonders blutrünstig sind oder nur um zu schocken. Also das finde ich dann auch doof. Also wenn man einfach nur provozieren will, ohne Hintergrund, ohne Aussage, ohne Stil vor allem. Und das hat Der Leuchtturm auf jeden Fall nicht gemacht. Der Leuchtturm ist sehr, sehr stilvoll. Ein sehr spezieller Film. Ganz grundsätzlich zu den Schauspielern muss man sagen, ob man jetzt Robert Pattinson mag oder nicht, das ist wieder eine andere Diskussion, das werde ich jetzt hier nicht aufrollen. Ich mag ihn mittlerweile sehr, sehr gern. Ich bin auch kein Mensch, der die Twilight-Filme mochte, aber das ist ein Schauspieler, der sich sehr gemacht hat. Das habe ich auch, glaube ich, jedes Mal erzähle ich das, wenn ich von ihm rede oder von Kristen Stewart, dass sich beide wirklich sehr gemacht haben. Sie hat einfach ein bisschen ins Klo gegriffen mit ihrem letzten Film, der jetzt bei uns in Deutschland tatsächlich erst im Januar rauskommt, glaube ich. Drei Engel für Charlie spielt sie mit. Der soll ja nicht so richtig gut sein. Aber sie war davor und auch danach immer wieder in Indie-Filmen. Und eben Robert Pattinson auch, seit die Twilight-Saga zu Ende ist, spielt er in strangen und interessanten Projekten eben mit. Und er wollte unbedingt auch mit Robert Eggers, dem Regisseur, arbeiten. Er hatte The Witch gesehen, hat Robert Eggers kontaktiert und gesagt, hey, ich würde echt gerne mit dir arbeiten, wenn du demnächst mal irgendwas planst. Und das Gleiche gilt scheinbar auch für Willem Dafoe, der eben ebenfalls von The Witch begeistert war. Und so war für Robert Eggers klar, wer seine beiden Hauptdarsteller für seinen nächsten Film sein werden. Eben das Ganze spielt 1890. Damit ist natürlich auch ein bisschen schon gesagt, wenn das 1890 spielt und auf einer kleinen Insel, wo nur zwei Leute sind. Ja, also das ist auf jeden Fall eine ganz bestimmte Stimmung, die dieser Film hat. Es sind auch eine ganz bestimmte Art von Schauspiel natürlich, die diese Schauspieler abliefern müssen. Man hat natürlich dann auch nicht modernen Dialog in dem Sinne. Und ja, das ist sicher eine Herausforderung. Und was kann ich ganz klar sagen? Diese beiden Schauspieler sind absolut phänomenal in diesem Film. Ich würde so weit gehen und sagen, dass ich von beiden nie eine bessere Performance gesehen habe. Auch Willem Dafoe, obwohl das ja wirklich ein Veteran ist und der in so vielen Filmen mitgespielt hat und wirklich, wirklich immer gut ist. Aber hier nochmal neues Level meiner Meinung nach. Also es gibt wirklich Szenen, wo Willem Dafoe auch wirklich komplizierten, komplexen Text, der fast prosaartig geschrieben ist, den haut er raus in langen Takes, ohne Schnitte, mit einer Intensität und trotzdem mit einer, ja, Natürlichkeit. Also es passt zu seiner Figur. Seine Figur wird von Anfang an ein bisschen als sonderbar und eigenbrötlerisch eingeführt und dementsprechend passt das natürlich auch alles gut zu ihm. Willem Dafoe hat ja auch wirklich ein Charaktergesicht, muss man sagen. Und eben die Rolle wirkt auch wirklich auf seinen Leib geschneidert. Und auch Robert Pattinson geht daneben aber nicht unter, obwohl er einen deutlich zurückgenommenen Charakter spielt, der nicht weniger weirden Shit erlebt auf dieser Insel. Aber er ist eben in seiner Art und wie er, ja, seine Figur sich verhält, vor allem gegenüber dem jeweils anderen Leuchtturmwärter, ist er eben zurückgenommener, passiver. Und das passt aber trotzdem super gut und er geht überhaupt nicht unter neben der ja doch deutlich, ja, sichtbareren Performance, sage ich mal, von Willem Dafoe. Denn Robert Pattinson bringt was mit, was er einfach, glaube ich, als Schauspieler hat. Und das kann man, glaube ich, nicht einfach antrainieren. Der hat so ein bisschen was, ja, Geheimnisvolles und ein bisschen was ja, Verschlossenes. Man hat immer das Gefühl, dass da was brodelt unter der Oberfläche. Und das hat er hier auch wieder. Und auch was Melancholisches, sicher. Und das passt auch sehr, sehr gut in diesen Film. Also ganz klar auf der Seite, Schauspieler großartig. Es ist ein Kammerspiel, es sind nur diese zwei Schauspieler. Damit steht und fällt vor allem so ein Film natürlich, wenn du nur zwei Darsteller hast, wenn einer von denen nicht absolutes A-Game gibt, dann ja, ist das schwierig und da liefern sie richtig ab. Ansonsten, was ist bei diesem Film noch wirklich, wirklich toll meiner Meinung nach? Es ist der gesamte visuelle Stil. Und zwar fängt das an beim Format, denn dieser Film ist nicht, wie wir das heute alle üblicherweise gewöhnt sind, im Flat- oder im CinemaScope-Format. Ja, ich weiß, die Begriffe sind jetzt abstrakt, aber das bedeutet eigentlich nur, dass es ein Breitbild ist, so 16:9, wie wir das von unseren Fernsehern und Bildschirmen kennen. Oder ein noch breiteres Bild, das kennen wir dann alle, wenn wir schwarze Balken oben und unten sogar auf unseren Breitbildfernsehern haben. Das wäre dann CinemaScope. Das sind die zwei gängigen Kinoformate, so dreht man heute Filme. Und davon gibt es immer mal wieder Ausnahmen. Aber dieses Format, das ich hier gesehen habe, das habe ich wirklich noch nicht oft gesehen, zumindest nicht in modernen Filmen. Und zwar ist es ein Format von 1:19:1. Also es ist fast quadratisch. Das sieht man wirklich nicht mehr oft heute, sehr, sehr selten. Es ist das Format von klassischen alten, den ersten Tonfilmen, die wir so haben. Also Fritz Lang zum Beispiel, ein ganz bekannter deutscher Regisseur von damals, der eben unter anderem den Weltklassiker Metropolis gedreht hat. Also eben damals hat man in diesem Format gedreht, das macht man heute nicht mehr. Heute will man gerade im Kino eben auch irgendwie dieses Besondere bieten, dieses große Bild. Und der Film geht davon ganz weit zurück und hat eben dieses fast quadratische Format, was natürlich auch eine bestimmte Stimmung vermittelt. Hinzu kommt auch noch, wie der Film dann ansonsten aussieht. Es ist nicht nur dieses Format, sondern ist auch die Kamera. Und zwar habe ich mich da selber schlau lesen müssen, weil ich fasziniert war, wie man diesen Look hingekriegt hat. Und zwar hat man wirklich teilweise alte Objektive und Linsen genommen, die eben, keine Ahnung, vor 70, 80 Jahren zum Filmdreh benutzt wurden, hat die dann modifiziert und umgebaut, damit man sie auf moderne Kameras teilweise packen kann. Und deswegen sieht dieser Film wirklich aus, zu großen Teilen, wie ein Film, der halt, ja, 1890 gedreht wurde, blöd gesagt. Also das ist wirklich ein beeindruckender Stil, ganz anders. Die Schatten- und Lichtverhältnisse sind ganz extrem. Der ganze Film ist nämlich auch noch, jetzt kommt noch so das letzte Tröpfchen, das das Fass zum Überlaufen bringt, wenn auf dem Fass natürlich steht, artsy movie as fuck. Und zwar ist der Film auch noch in schwarz-weiß. Also er ist quadratisch, er ist schwarz-weiß, er hat, rein optisch sieht er aus wie ein Film von 1890. Wir haben nur zwei Schauspieler. Das ist schon auf jeden Fall sehr speziell, dieser Stil, und sehr gewollt, aber es wirkt nicht so, als wenn dahinter nichts stecken würde, sondern hinter diesem visuellen Stil steckt sehr, sehr viel Inhalt, aber trotzdem wollte ich das eben kurz erwähnen, das ist ein sehr besonderer Stil, der auch wirklich sehr, sehr schön aussieht. Wir haben auch deswegen immer sehr extreme Licht- und Schattenverhältnisse, also nicht immer, aber in den entsprechenden Szenen, also vor allem immer, wenn wir im Haus sind, in dem Haus beim Leuchtturm, das immer alles sehr stark kontrastiert und das sieht schon wirklich auch sehr besonders aus. Vor allem eine Stelle, in der Willem Dafoe also auch einen unfassbaren Monolog rausballert, ist das Licht ganz, ganz surreal und extrem und die Schatten, also das ist nicht eine natürliche Situation, in der wir uns wiederfinden. Der Film wirkt insofern nicht realistisch, sondern soll, glaube ich, schon eindeutig eine Art ja klaustrophobischen Fiebertraum darstellen, rein visuell mal gesagt. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr eindringlich auch und sehr auffällig, das sieht man sofort. Und ich fand es auch sehr, sehr stimmungsvoll und sehr, ja, sehr passend auch an dieser Stelle. Und das natürlich spielt vor allem in einen weiteren Pluspunkt dieses Films rein und es ist die Atmosphäre. Also dieser Film ist eben, wie ich gesagt habe, ein klaustrophobisches Kammerspiel, es sind nur diese zwei Schauspieler. Was dieser Film aber trotzdem schafft, obwohl er so, ja, ernste und auch, ja, teilweise, ja, horrorartige Elemente hat, sage ich mal, ist, dass dieser Film das trotzdem unglaublich gut balanciert mit Humor tatsächlich. Es gibt tatsächlich immer wieder Stellen in diesem Film, die ganz bewusst witzig sind. Es ist ein sehr gemischter Humor auch. Also das finde ich auch unglaublich toll eigentlich, dass dieser Film sehr komplexe, großartige Texte teilweise hat und ja, mehrere Interpretationen auch an vielen Stellen zulässt und trotzdem auch mal hier und da einen Furz-Joke drin hat. Also ich weiß, das klingt total bescheuert, aber es funktioniert für mich so gut, gerade weil es diesem Film eine noch weirdere, ja, und nicht beschreibbare Atmosphäre fast gibt. Also es ist auch ein Film, wo ich ganz klar sagen kann, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist für mich was ganz Eigenes. Robert Eggers hat ja eine ganz eigene Balance und einen Stil gefunden. Am ehesten würde ich das mit sowas beschreiben wie in diesem Jahr auch mit Parasite, rein was dieses Feeling angeht. Also der Film ist spannend, der Film ist, ja, die Figuren sind super interessant und trotzdem gibt es sonderbar humoreske Stellen manchmal. Und das ist eben hier auch der Fall und das funktioniert unglaublich gut. Denn ansonsten ist dieser Film natürlich sehr bedrückend. Also es ist eben allein durch den visuellen Stil, aber auch durch diese zwei Leuchtturmwärter, die sich eindeutig nicht leiden können und sich immer wieder halb an die Gurgel gehen und ja, versuchen diese 4 Wochen irgendwie miteinander durchzukriegen. Das kann sehr schnell sehr anstrengend werden, gerade weil das auch schauspielerische Performance sind, die natürlich sehr, sehr intensiv sind. Und das kann als, ja, Zuschauer manchmal auch ein bisschen zu viel sein oder man wünscht sich dann auch diese Pausen zwischendurch und um ein bisschen runterzukommen. Und der Film macht das genau richtig und an genau den richtigen Stellen immer auch wieder aufzulockern durch, ja, eben diesen absurden Humor, der an manchen Stellen reinkommt oder auch diese manche überhöhte Szenen. Für mich hat es super gut funktioniert. Es ist sicher was nicht für jeden passt, denn es ist ja, klar, ganz klar ein spezieller Stil, den man hier wählt, sowohl visuell als auch inhaltlich. Der ganze Film ist wirklich experimentell. Es ist ein abstrakter und auch wirklich bizarrer Film. Es ist nicht für jedermann, das habe ich ganz klar gesagt. Ich persönlich hatte aber immer wieder ein Grinsen im Gesicht. Ich sage es ganz ehrlich, gerade wenn ich spüre, dass ein Film ja sich Sachen traut und experimentiert und eben auch manchmal wirklich straight up abgefuckt und weird ist, wenn das passt zum Gesamtton, also wenn ich nicht das Gefühl habe, man will einfach nur schocken und provozieren, sondern man will ja ein Gesamtkonzept hier schaffen und das Ganze, ich finde, es greift alles unglaublich gut ineinander, auch wenn man jetzt, wenn man zuhört, vielleicht denkt, hey, wie, das ist ein Film über zwei Leuchtturmwärter, die sich nicht leiden können. Und irgendwie ist es zwar schwarz-weiß und soll wie ein alter Film wirken, aber dann sind Furz-Jokes drin und dann, keine Ahnung, gehen die sich aber an die Gurgel trotzdem und das ist klaustrophobisch. Und das wirkt alles vielleicht so, als wenn es eigentlich nicht zusammenpassen würde, aber das ist das, was einen wirklich außergewöhnlichen Film ausmacht und einen tollen Regisseur, dass er unglaublich viele, ja, Elemente, die erstmal nicht zusammenpassen sollten vielleicht, zusammenführt und seine ganz eigene Vision daraus holt. Und also ich bin absolut begeistert von diesem Film. Sogar mehr noch, seit in den letzten Tagen. Ich habe den Film jetzt am Wochenende schon gesehen und habe jetzt ein paar Tage Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Und ich habe auch tatsächlich jeden Tag über diesen Film nachgedacht. Denn er lässt auf jeden Fall auch wirklich viel Interpretationsspielraum. Es ist nicht ein Film, gerade wenn das für manche Leute sehr kritisch ist, es ist nicht ein Film, der eine einzige richtige Interpretation hat, und die bietet, und wenn man die erkennt, dann ist alles, fügt sich ein und es ist ein perfektes Puzzleteil, perfektes Puzzle aus Teilen und alles hat seinen Platz. Das ist hier nicht der Fall. Es gibt ganz klar unterschiedliche Formeln, wie man diesen Film lesen kann. Und das Schöne ist auch, dass der Film das meiner Meinung nach ganz bewusst auch so anlegt. Also der Film lässt ganz bewusst verschiedene Möglichkeiten zu. Und ja, für mich hat das großartig funktioniert. Ihr merkt schon, ich bin so begeistert, dass es fast schwer ist, überhaupt einen kritischen Aspekt bei diesem Film zu nennen. Das Einzige, was ich vielleicht überhaupt nennen könnte, und das ist schon Jammern auf hohem Niveau, ist eben gerade bei dieser Interpretation. Robert Eggers legt wirklich verschiedene Möglichkeiten an. Es gibt Überschuss an Informationen, also auch wenn Leute das gerne haben, dass sie einen Film zu 100% und jede Sekunde des Films einordnen können. Aber das bietet sich für manche Sachen an, gerade für Krimis oder so. Das ist in diesem Fall nicht so. Dieser Film vermittelt vor allem auch eine Stimmung. Es ist, ja, auch wenn es so klischeehaft klingt, manchmal ist dieser Film fast mehr eine Erfahrung als eine klare Formel, die eben ohne Überschuss funktioniert. Sondern eben, es ist ja ein Experiment fast. Es ist fast wie so ein, ja, wie eine sonderbare Achterbahnfahrt oder so. Also da passt auch nicht immer alles zusammen vielleicht, aber alles fühlt sich, ja, alles fühlt sich organisch an. Alles fühlt sich so an, als wenn es dahin gehört. Und das ist hier eben auch der Fall. Und deswegen wäre der einzige Kritikpunkt vielleicht, dass der Film, also es gibt ein gewisses Vorwissen, was hilfreich ist, um den Film auf eine gewisse Art und Weise zu verstehen. Ich sage dann euch gleich im Spoiler-Abschnitt, was meine Interpretation von dem Film ist. Ich hatte zum Beispiel dieses Vorwissen, was dieser Regisseur dann scheinbar bewusst anlegt, hatte ich persönlich nicht. Ich wusste das nicht. Und dementsprechend fand ich es fast ein bisschen komisch, dass ich im Nachhinein gesehen habe, dass er schon so sehr klare, ja, Ansätze hat, sage ich mal. Und sagt, ja, okay, hier die Figur steht für das und das und die Figur steht für das und das. Das ist auch eine Interpretation, die möglich ist. Wenn man dieses Vorwissen hat, funktioniert die auch. Aber auch da gibt es Überschuss. Und das ist dann wieder das, was es so schön macht, dass selbst wenn man so das, was sich der Regisseur teilweise vielleicht gedacht hat oder was eine von seinen möglichen Interpretationen ist, selbst dann hat er es extra so gemacht, dass noch mehr da ist. Und man sagen kann, ja gut, aber was ist dann mit der Szene und was ist mit der Szene? Und ja, deswegen gibt es 3, 4 verschiedene Arten, würde ich sagen, wie man diesen Film lesen kann. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ich finde es eben fast nur ein bisschen irritierend, dass der Regisseur sich scheinbar im Nachhinein oder ja, während der Film rauskam, doch an 1, 2 Stellen relativ klar geäußert hat, was er sich denn dabei denkt. Und manchmal würde ich es fast schlauer finden, wenn der Regisseur wirklich gar nichts dazu sagen und das einfach wirken lassen. Und ja, genau, das ist so der eine winzige Kritikpunkt an der Stelle, dass ja, er eine sehr konkrete Idee gewählt hat. Und wenn man die nicht hat vorher, dann kann man den Film auch, finde ich, in der Art, wie der Regisseur ihn meint, wie sich der Regisseur das gedacht hat, in der Form kann man ihn dann auch nicht lesen. Also das ist ein, also die Interpretation, die der Regisseur uns bietet, also die er erklärt hat, das ist eine, die funktioniert nur, wenn man selber sich auskennt, vorab. Und ich sage es ganz klar, ich hatte dieses Wissen nicht. Ich hatte es zum Teil witzigerweise, aber ich kann das immer nicht ganz klar zuordnen, denn es geht um griechische Sagen und sowas. Und wenn man da nicht frisch drin ist, sage ich mal, und alle Namen gut zuordnen kann und genau weiß, wer was gemacht hat und was da so passiert ist, dann wird es ein bisschen schwammig. Man erkennt es vielleicht dann im Film trotzdem auch, vor allem gegen Ende dann. Aber ja, also das wäre so der einzige Kritikpunkt, dass sich der Regisseur dann doch dazu hinreißen hat lassen, eine allzu klare Definition von dem Film zu bieten. Denn für manche schränkt das immer die Möglichkeiten ein, was ein Film hat. Für manche heißt es dann immer so, ja, wenn der Regisseur eine Vision hat und die dann so klar kommuniziert, dann ist ja der ganze Rest nicht dick, ist es halt gar nicht. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass er das wollte. Dieser Film bietet wirklich, wirklich viele Ebenen. Und ja, dementsprechend mein Fazit, dieser Film lässt unterschiedliche Interpretationen zu. Und genau das macht ihn so besonders. Der Film hat einen sehr bestimmten Stil. Das muss man aber mögen. Und generell, es ist ein Kammerspiel. Es ist für viele Leute sicher vielleicht auch anstrengend. Dieser Film spielt nur auf dieser Insel, nur mit diesem Leuchtturm und diesen 2 Personen. Und für mich absolut großartig, vor allem, weil er so weird ist und so strange ist. Und ich liebe das halt, wenn es einen Film schafft, dass ich tagelang noch immer wieder drüber nachdenke, über einzelne Szenen und überlege, was könnte das bedeuten? Und mein Gott, war das nicht toll? Und ja, also ihr seht, ich bin absolut begeistert. Ich bin sehr froh, dass ich dann dementsprechend auch diese Reise auf mich genommen habe und das riskiert habe für einen Film, ja, eben extra in eine andere Stadt zu reisen, um den noch zu erwischen. Es wäre natürlich sehr schade gewesen, wenn der jetzt ein totaler Reinfall gewesen wäre. Aber dadurch, dass ich auch in Begleitung war, habe ich eben auch gemerkt, der Film ist nicht für jeden das Gleiche. Also mit Sicherheit ist er sehr, sehr bizarr und das, ja, darauf muss man sich schon auch einlassen wollen. Das stimmt schon. Also das ist nicht, ich kann ihn nicht uneingeschränkt empfehlen. Wenn ihr generell so ein bisschen den Podcast verfolgt und auch so ein bisschen mal gemerkt habt, welche bizarren und eigenartigen Filme ich mag und wenn ihr die gesehen habt und das euer Geschmack ist, dann ist auch das hier was für euch. Also am ehesten würde ich sagen, Leute, die Parasite mögen, die Midsommar mochten vielleicht, also all diese Sachen, die so ein bisschen weirder sind, vielleicht auch Hereditary. Es hilft generell, wenn man dem Horrorgenre nicht abgeneigt ist, auch wenn dieser Film ganz eindeutig kein klassischer Horrorfilm ist und auch nicht klassisch darauf hinarbeitet oder so. Es ist sicher ein Genre, was da mit drinsteckt, allein schon durch die Inszenierung, durch dieses Schwarz-Weiß, durch starke Licht-Schatten-Effekte. Dadurch hat er auf jeden Fall, ja, schürt er diese Erinnerung an klassische Nosferatu-Sachen zum Beispiel. Aber es ist kein Straight-Up-Horrorfilm mitnichten. Es ist ja eine weirde psychologische Achterbahnfahrt mit großartigen Darstellern. Ja, soweit dazu. Und jetzt würde ich dann kurz in einem Spoiler-Teil noch erzählen, was ich so aus dem Film gezogen habe. Und wie ich ihn verstanden habe. Ja, bis gleich. Spoiler Warning. So, nun zu meiner Interpretation zu diesem Film. Und zwar habe ich ja das vorher leicht angedeutet mit den griechischen Sagen und so. Und dass ich mich da eben auch nicht 100% auskannte, sage ich ganz ehrlich. Ich kannte manche Ansätze davon und vor allem, als der Film zu Ende geht und diese letzte Einstellung kommt, in der Pattinson am Boden liegt und von dieser Möwe angefressen wird. Das hatte für mich schon etwas sehr, ja, fast biblisches und ja, gemäldehaftes, wie das inszeniert ist. Und das hat mir dann zumindest den Impuls gegeben, okay, dass es irgendwelche, ja, also dass diese Figuren für abstraktere, ja, Ideen stehen. Und Robert Eggers hat das dann ja sehr klar definiert für sich selbst und hat eben gesagt, dass Robert Pattinsons Figur für Prometheus steht. Prometheus ist eben ein Titan, der ja den Menschen das Feuer bringt und ihn somit Wissen bringt und Macht. Und ja, das möchten die Götter auf keinen Fall und das finden sie nicht gut. Und dementsprechend bestrafen sie Prometheus. Und Prometheus wird auf einen Felsen verbannt, ähnlich wie der Felsen im Film, auf dem der Leuchtturm steht. Und auf diesem Felsen wird er festgekettet und jeden Tag aufs Neue frisst ein Vogel ihm die Leber bei lebendigem Leib aus ihm raus. Und dann wächst diese Leber nach und am nächsten Tag passiert das Gleiche noch einmal. Das ist die ewige Strafe, die Prometheus abbekommt dafür, dass er ja hinter der Macht und hinter dem Wissen her ist und es auch den Menschen geben will. Und diese Interpretation, diese Allegorie, das hat Robert Eggers scheinbar sehr bewusst angelegt. Dementsprechend stellt Willem Dafoe als der alte Leuchtturmwärter, der grantige, stellt er Proteus dar, der eben ja, so ein klassischer Meeresgott und der eben so ein bisschen diese Geheimnisse alle hütet. Und das kann ich zum Beispiel eben gar nicht. Also Proteus ist für mich kein Begriff. Ich kenne, der Film nennt sich teilweise auch Neptun, Triton, was auch alles. Das alles kenne ich, aber eben, ich hatte jetzt nicht das hundertprozentige Wissen zu griechischen Sagen. Und das Schöne ist aber eben, dass dieser Film auch funktioniert, wenn man diese Sachen außen vor lässt. Das mit Pattinson war mir auch ein Begriff. Lustigerweise kannte ich aber auch die Prometheus-Sage nur dadurch, dass eben vor vielen Jahren, ist das jetzt schon wieder 10 her? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube 5 oder 6, wo Prometheus rauskam, der Film von Ridley Scott. Das war ja ein Prequel zu den Alien-Teilen. Und da habe ich mich damals einfach gefragt, warum der Prometheus heißt und habe da dann eben diese Sage kennengelernt, eben weil es da ja auch darum geht, dass Menschen zu viel wollen und zu viel wissen wollen und dann ja auch ihr Untergang dadurch besiegelt wird in Prometheus, eben dass sie ja mit Sachen rumexperimentieren und Dinge erforschen, die sie nicht zu wissen haben und die sie nichts angehen. Und ja, dementsprechend war ich mit diesem Teil der Geschichte vertraut, aber es ist dann immer auch schwer, finde ich, irgendwie so genau konkret zu merken, ach, das ist eine Allegorie darauf, das ist eine Parallele dazu. Dementsprechend, was ich an abseits dieser Götterinterpretation nachvollziehen konnte dann, also wie gesagt, da musste ich auch nachlösen, meine griechischen Sagen habe ich nicht auf Abruf parat, aber was für mich schon klar war, und das ist auch unabhängig davon, ob man diese Sage kennt, ist ja auf jeden Fall dieser Konflikt da. Also Willem Dafoe bewacht eben diesen Leuchtturm und sagt immer, hey, das Licht ist meins, das Licht, darum kümmere nur ich mich und das geht dich nichts an. Und der Junge, also Pattinson, will ja immer wieder auch mit dem Licht zu tun haben und auch diesen Job, diesen Teil des Jobs erfüllen. Was ja scheinbar auch Sinn macht bei zwei Leuchtturmwärtern, dass man sich da abwechselt. Und wir sehen ihn ja im Film immer wieder in den Leuchtturm schleichen und sehen, wie er ja nach oben klettert, oder die Treppe nach oben geht und immer wieder vom Licht fasziniert ist und immer beobachtet, was Willem Dafoe da so tut. Also es ist eindeutig eine Macht oder ein Wissen, was er auch für sich erlangen will. Und das ist eben, das kann man erkennen, ohne dass man da irgendwelche griechischen Sagen auf Abruf parat haben muss. Aber für mich hat dementsprechend dieses Wissen um den Leuchtturm und diese Bedienung des Lichts, ja, das hat für mich ganz klar dafür gestanden, dass Wissen ist bekanntlich Macht, das ist uns allen klar. Und Macht korrumpiert Menschen halt. Und das Licht des Leuchtturms ist fast das Einzige, worüber man eine Hoheit erlangen kann auf dieser Insel. Und prompt tut das nämlich eben einer der Leuchtturmwärter, in dem Fall eben Wake. Wake ist Willem Dafoe. Und eben, es ist das Einzige, worüber man sich erheben kann über den anderen. Und dementsprechend tut das einer dieser Menschen und sagt, nee, das ist meins und ich habe die Macht und ich habe das Wissen an dieser Stelle und du nicht. Und das liegt halt irgendwo in der Natur unserer Gesellschaft, dass die einen Menschen sich über andere erheben. Und das tun auch diese, obwohl es hier nur zwei Leute gibt, ist es selbst da so, dass der eine sich über den anderen erheben muss. Und nicht umsonst ist es dann auch so sichtbar, dass Winslow, also Robert Pattinsons Figur, dadurch, dass er eben der Untergebene in dem Fall ist oder der dominiert wird, dass er auch in irgendeiner Form sich dann wiederum auslebt oder sich nicht erniedrigen lassen will. Und dementsprechend ist das Einzige, worüber sich er noch erheben kann, sind die Möwen. Und es gibt ja diese sehr, sehr grafische und heftige Szene, in der Winslow dann eben diese Möwe dominiert, indem er sie einfach kaputt und totschlägt. Klar sind die Möwen eindeutig ein bisschen arschig und ärgern ihn und provozieren ihn, aber es ist eine ganz klare Hackordnung, die man hier so erkennt. Also der eine stellt sich über den anderen und sagt, nee, ich bin der Leuchtturmwärter, das Licht ist meins. Und der andere sagt, ja gut, aber ich will auch irgendwie gelten. Und das ist, glaube ich, einfach im Menschen drin, dieser Geltungsdrang und dieses, ja, sich wertig fühlen. Und das Einzige, was noch zu dominieren ist, ist dann eben die Möwe. Hier kann man natürlich nochmal ein ganz anderes Kapitel aufschlagen mit der Möwe. Denn was ja auffällig ist, als Robert Pattinson irgendwann in einem Fischerkorb einen abgetrennten Kopf findet mit einem, einen menschlichen Kopf, der nur ein Auge wohlgemerkt hat. Und wir uns vielleicht erinnern, oder vielleicht haben es manche dann im Film gemerkt oder wissen es jetzt zumindest, die Möwe, die Robert Pattinson erschlägt und die ihn auch vorher immer wieder provoziert, hat auch nur ein Auge. Also auch da ist wieder ganz viel weitere Möglichkeit zu interpretieren, denn Wake, also der alte Leuchtturmwärter, erklärt ja auch, dass in den Möwen leben die Seelen der Seeleute oder Leuten, die zur See gestorben sind. Und dementsprechend passt das natürlich, dass der Leuchtturmwärter, also dass dieser alte Kollege scheinbar, der ja tot ist, nur ein Auge hat und scheinbar ist seine Seele dann wohl in diese Möwe gefahren. Also das, man kann darüber diskutieren, was das auch bedeuten soll. Und dadurch macht der Film aber, dadurch, dass er so mehrere Interpretationen in einer hat und nicht jeder Aspekt sich komplett in eine einzige Interpretation einfügen lässt, dadurch macht der Film auch den Kosmos auf und dadurch eine viel größere Geschichte, meiner Meinung nach. Letzten Endes eben auch so Anspielungen wieder auf Tentakeln, die natürlich ganz klar was Lovecraft-artiges haben. The Cthulhu-Mythos, den kennen vielleicht einige, es ist so ein Seemonster mit ganz vielen Tentakeln. Und auch darauf gibt es ganz klare Verweise. Aber das wiederum, wie fühlt sich das mit den Möwen zusammen und warum hat die Möwe nur ein Auge? Und so, das ist eben alles, das ist das Schöne aber auch an dem Film, dass er so viele Möglichkeiten bietet. Aber eben, was ich ansonsten da gesehen habe, ist eben, dass sich eben Winslow über diese Möwe dann erhebt, das Einzige, was er noch dominieren kann. Denn Menschen werden eben in Versuchung geführt und wollen sich besonders und wichtig fühlen. Das tut er an dieser Stelle. Und das Licht des Leuchtturms scheint eine Quelle von Wissen und Macht zu sein. Und die einzigen beiden Menschen, die eben da sind, die zerfetzen sich gegenseitig eben wegen dieses Wissens und wollen es eben für sich haben. Und das ist, glaube ich, ganz einfach, auch unabhängig von dieser griechischen Sage, einfach eine Allegorie auf die Menschheit selbst. Und das ist natürlich eine zynische und eine deprimierende Sichtweise. Aber ja, also ich meine, glaube, wir können uns die Weltpolitik anschauen, um zu wissen, dass es genau so ist, dass Menschen um Rohstoffe immer wieder kämpfen, ums Öl und was nicht alles. Und das natürlich alles letzten Endes Schwachsinn ist, aber die Leute tun es. Und es wirkt vielleicht alberner, wenn man nur zwei Menschen hat und sich denkt, warum kaufen sich diese zwei Leute nicht zusammen? Aber ja, eben, ist in dem Fall so und es wäre wahrscheinlich auch so. Wenn nur zwei Leute auf einer Insel sind, irgendwer will der König sein und irgendwer muss leider da untergeben sein. Das scheint leider irgendwie, ja, ganz tief im Menschen drin zu sein und der Film arbeitet das für mich in dieser Form eben auch auf. Aber wie gesagt, aber die Geschichte der griechischen Götter und wie sie sich um Macht und Bedeutung ringen bei den Menschen, das ist natürlich da auch drin. Und was wäre, ich glaube, man muss nicht da konkrete Götter drin sehen, aber es ist auf jeden Fall angelegt, dass es hier um mehr geht, denn auch dieses Licht des Leuchtturms wird ja nicht so 100% klar definiert. Ich habe dann witzigerweise auch gelesen, dass auch im Drehbuch zum Beispiel nicht definiert wird, was das Leuchtturmlicht ist und dass da nicht drinsteht, was zum Beispiel Willem Dafoe sieht, wenn er ins Licht des Leuchtturms guckt oder was Robert Pattinsons Figur da sieht. Und das allein schon heißt ja, dass man hier mehrere Interpretationen angelegt hat und mehrere Möglichkeiten, diesen Film zu lesen. Aber ja, wie gesagt, also ohne Vorwissen ist das mit den griechischen Sagen, finde ich, nicht ganz möglich. Ist aber auch nicht schlimm, denn der Film gibt viele andere Möglichkeiten. Für mich war es eben ganz allgemein die Thematik, ja, menschliches Versagen und so ein Grundtrieb des Menschen, dass er ja nach Wissen und nach Macht strebt und sich ja über andere erhebt und grausame Dinge tut, um dieses Wissen letzten Endes zu erlangen. Und das ist für mich eine sehr griffige Interpretation in diesem Fall, aber ich finde es so schön, dass da so viel mehr drin steckt. Und ich freue mich jetzt schon, diesen Film nochmal zu sehen und nochmal zu sehen und vielleicht noch mehr anderes zu erkennen. Also vor allem diese ganze Sache mit Lovecraft, mit diesen Tentakeln und so, da ist auch noch mehr Material und mit der einäugigen Möwe. Und wer weiß, vielleicht komme ich beim nächsten Mal zu einem ganz anderen Schlusspunkt. Und genau das ist für mich das Magische an so einem Film und das Besondere. Und dementsprechend ist der Leuchtturm für mich wirklich ein sehr, sehr starkes Werk. Aber ich bin mir natürlich bewusst, dass, wenn man das so formuliert, das ja natürlich einen gewissen Hype verspricht. Und das ist schwierig, denn dieser Film, nochmal, er ist nicht für jeden was. Ich würde es nicht jedem empfehlen. Man muss auf jeden Fall Bock haben auf was Eigenartiges, auf was Sonderbares, auf einen sehr schauspielerfokussierten Film. denn es gibt hier nicht viel Spektakel abseits dessen. Das Ganze spielt nur auf dieser kleinen, winzigen Insel. Und ja, dementsprechend nicht für jeden was. Aber wenn man Bock hat auf ja, bizarre Sachen, auf Dinge, die man auch so noch nie gesehen hat und auf ganz viel Atmosphäre, dann würde ich sagen, ist das ein großartiges Machwerk. Und dementsprechend, ja, das war's vom Top of our Podcast für dieses Jahr, für 2019. Natürlich gibt es nächstes Jahr dann auch noch Star Wars, das reiche ich natürlich nach. Und natürlich wird dann eine der nächsten Folgen auch der Jahresrückblick sein, in dem ich vor allem viele Filme nochmal ansprechen kann, die ich auch teilweise nicht in einem Podcast besprechen konnte, die aber meiner Meinung nach sehr erwähnenswert sind und wichtig sind. Da gab es dann einfach manchmal nicht die Zeit, einen Podcast zu machen, oder ich hatte aber auch den Eindruck, dass sich nicht eine ganze Folge, ja, dass nicht eine ganze Folge Sinn macht, über den Film zu sprechen. Denn manche Filme muss man auch erleben, die kann man, glaube ich, nochmal schlechter in einem Podcast zusammenfassen. Und so werden ja auch ein paar Sachen angesprochen werden, die ich über das Jahr gesehen habe, die ich nicht machen konnte. Teilweise habe ich euch da ja auch voten lassen, was man, zu was man einen Podcast haben will. Und ich glaube, also ein gutes Beispiel war, damals habe ich euch wählen lassen, ob ihr Game of Thrones, die letzte Staffel, besprochen haben wollt oder einen Geheimtipp des deutschen Films. Und ihr habt euch für Game of Thrones entschieden, aber dementsprechend reiche ich jetzt diesen Geheimtipp des deutschen Films, den reiche ich natürlich im Jahresrückblick nach. Und dementsprechend, ja, freue ich mich, wenn ihr da auch wieder reinhört. Ich hoffe auch wieder mit Gästen, mal gucken, wer dann wieder Zeit hat. Und ja, bis dahin, ich wünsche ein frohes neues Jahr dementsprechend und schöne Feiertage. Ja, bis zum nächsten Mal.